Herzlich willkommen zum Gag-Reflex-Podcast. Das ist Andreas Links da vorne. Hallo, und das ist Lars Pausen ganz da hinten. Frisch rasiert, geleckt sieht er aus. Wie ein junger Bub sieht er aus. Danke. Genau. Wie damals, als er noch zum Oktoberfest gegangen ist. So sieht er aus. Genau, die Komplimente wollte ich haben. 20 Kilo leichter. Ja, wir sind wieder hier, um eure Probleme zu lösen. Mehr oder weniger, sag ich ja mal ganz gerne. Ihr könnt uns Fragen einschicken mit gagreflexpodcast@gmail.com und wir machen uns sogar lustig über eure Probleme. Aber richten euch am Ende natürlich wieder auf. Wenn immer ihr echte Probleme habt, bla bla bla, Psychiatrie und so weiter. Hallo, ja, wenn ihr euch fragt, hä, wieso Lars Pausen, der ist doch bei einem Flugzeugabsturz Richtung Kuba gestorben. Warum, wie geschmacklos ist das denn jetzt? Das ist hier eine aufgezeichnete Folge. Nee, es war nur ein Prank, ich bin doch nicht tot. Just a prank, alles Promo für Gagreflex. 800 Leute sind angeblich gestorben, nur für diese Folge. Gagreflex, es sei denn, ihr hört diese Folge jetzt nur mit Kommentaren von mir, dann ist es in der Tat so, dass Lars Pausen verstorben ist und ich... Machst du bitte so eine Talking Heads-Folge dann? Diese letzte Audioaufnahme von Lars Pausen einfach nochmal nutze, um über ihn abzulästern und zu sagen, wie ich diesen Podcast getragen habe. Allein aus Comedy-Sicht würde ich jetzt mir wünschen, dass zumindest ich aus dem Flugzeug fliege. Naja. Na gut, also los geht's, die erste Frage. Erste Frage. Heute mal wieder ein bisschen mehr Love-Content, das kann ich schon sagen. Hell yeah. Hey Jungs, ich bin relativ frisch von meiner Freundin getrennt. Nach knapp 8,5 Jahren. Ab wann darf man sich bei Tinder und Co. anmelden und wieder Frauen daten? Dass es auch für die Gesellschaft wieder okay ist, dies zu tun. Hat sich das Dating-Game seit 2008 geändert? Mit 31 habe ich da eigentlich keinen Bock drauf, aber irgendwie muss es ja gehen. Ich danke euch für eure Antwort. Da bin ich natürlich wieder prädestiniert dazu. Also ne? Allein die Zahl 8 verbinde ich nur noch mit dir. Eben. Also eigentlich ist es ja fast schon meine Frage, die ich da eingesendet habe, weil ich mir natürlich auch die Frage gestellt habe, ab wann man das wieder machen kann. Ja. Aber auf der anderen Seite finde ich zumindest, war es so die ersten Monate, ein, zwei Monate, dass man auch gar nicht so wirklich wollte. Weil man ja erstmal drüber hinwegkommen muss und irgendeine sich erstmal wieder klar werden muss, okay, alles klar, Single, ach, das ist Single sein? Was? Also ich habe sehr lange gebraucht, das überhaupt zu realisieren. Sagen wir mal, nach 2 Monaten kannst du dir die App schon mal runterladen, dann brauchst du sowieso noch einen Monat und dann hast du 3 Monate später deine erste Tinder-Liebe. Ja, dann hat man auch so diese Phase, wenn dann irgendjemand, wenn man unterwegs ist und dann irgendjemand anders entdeckt zufällig Tinder und spricht dann, dass er, ja, habe ich nur so mal so aus Quatsch und man geht dann so mit so einer Ironie, ja, ich habe es jetzt mal runtergeladen, aber mach mich eigentlich drüber lustig und das wird doch eh nix. Ja, ja. Dann löscht man es meist nochmal und dann installiert man es und außer man ist natürlich wahnsinnig erfolgreich auf Tinder, so wie Flo Harten und ich, dann hausiert man damit den ganzen Tag. Ja, das finde ich echt immer ein bisschen peinlich. Ich lasse das ja nicht so raushängen wie ihr zwei, aber gut, wenn ihr das braucht, um hier in der Gruppe anerkannt zu werden, klar, kann ich euch nicht verübeln. Ne? Es hat uns geholfen, in unserer Rangliste nach oben zu steigen hier. Ja, das stimmt. Ich kann mich da natürlich nur dezidiert zu äußern, weil... einige Ex-Freundinnen wahrscheinlich zuhören und jetzt sofort Einspruch erheben würden, sagen würden, ja Moment mal, das zählt doch nicht, wenn man sich schon während der Beziehung mit anderen Frauen trifft. Völlig richtig, trotzdem hatte ich... Ja genau, nach wie vielen Monaten Beziehung ist es gesellschaftlich anerkannt, auch mal fremd zu gehen. Trotzdem war es so, dass nachdem die Beziehung im Frühjahr hier vorbei war, ich schon auch erstmal, wie du eben meintest, gar keinen Bock hatte, weil man lässt sich ja dann auch emotional auf eine Person ein, man teilt ja den Alltag und so, man steckt ja voll im Leben drin von der anderen Person, nicht nur im Leben im besten Fall, und weiß ja alles, kennt alle NPCs im Leben des anderen und man hat ja dann gar keinen Bock, wieder erstmal bei Null anzufangen und wieder irgendwie jemand zu finden, dem man alles erzählt. Deswegen hatte ich bestimmt auch so 2-3 Monate überhaupt keinen Bock, wen anders kennenzulernen. Und dann habe ich irgendwie das erste Tinder-Date von mir, war auch nicht so prall. Und dann dachte ich auch so, ach Gott. Aber die zweite war dann sehr spannend einfach als Person, wo ich dann dachte, ah ja gut, es gibt auf jeden Fall auch noch andere spannende Frauen da draußen. Und dann hatte ich ja auch sofort den Tripper, ne? Und dann musste ich ja erstmal 3 Wochen war ich ja völlig wieder raus, ne? Ich finde es ganz gut, wie sich so unsere Rollen jetzt auch innerhalb der letzten 7 Monate Gagreflex-Podcast wandeln, ne? Machen wir das schon 7 Monate? Ja, ich habe mal nachgeguckt. So ein knappen halbes Dezember? Jahr. Dezember? Vor 7 Monaten war die allererste Folge. Und anfangs ich immer so von einem Tinder-Date nach dem anderen erzählt, jetzt packst du hier eine Geschichte nach der anderen aus. Finde ich aber ganz gut. Man muss auch mal die Rollen tauschen. Ja, also ich finde es eher, ich würde es eher weird finden, wenn was du. Was heißt das, dass du jetzt in die absolute Loser-Rolle gehst? Genau, oder was? Ja. Deswegen habe ich mich erstmal rasiert. Kein Bartwuchs. / Loser. Ich nehme die Rolle gerne an. Wenn jetzt nach 3 Monaten schon wieder eine neue Freundin hättest. Ich glaube, gesellschaftlich anerkannt, die Gesellschaft guckt, glaube ich, gar nicht so groß auf deinen Penis, was du mit deinem Penis nach einer Beziehung machst. Die Gesellschaft schaut aber sehr wohl auf deinen Ringfinger, ob du dann quasi nach ein paar Monaten schon wieder vergeben bist. Weil dann finde ich das auch, also nicht respektlos, wenn es passiert, passiert es halt, aber irgendwie ist es dann doch respektlos seiner Ex-Freundin gegenüber, dass man sagt, ich habe 2 Monate gebraucht, um drüber wegzukommen, jetzt habe ich schon wieder meine neue Liebe oder meinen neuen Schwarm, mit dem ich gerne zusammenkommen möchte. Also da solltest du vielleicht nochmal einen halben Monat warten. Ja, also wie du halt sagst, das finde ich eher den größeren als Affront, ja. Dann zu sagen, ja, okay, ich bin schon, ich habe jetzt halt schon das nächste am Start und bin da auch schon, dann auch schon gleich so mega emotional zu sein, oh, guck mal, über beide Ohren verliebt, aber was ich auch schlimm finde, sind so Männer oder Frauen, die halt, wo man das Gefühl hat, die brauchen immer irgendeine Beziehung. Also die stürzen wirklich so von einer in die nächsten, dann ist die eine fast vorbei, dann haben sie schon den nächsten am Start, sodass es möglichst ein nahtloser Übergang ist und oh, ich betrüge den schon mal mit dem nächsten und das wird dann die nächste Beziehung. Wo ich immer so denke, ey, irgendwann werdet ihr halt das Problem haben, dass ihr mal lange Zeit mit euch selbst auskommen müsst. Und das vielleicht auch nicht. Das ganze Leben lang. Durch, ne? Zieh das durch und aber ich glaube auch, ich bin da voll auf deiner Seite, dass das auch psychologisch nicht so cool ist, weil natürlich, also ich verstehe, warum das so ist, weil du irgendwie aus einer Beziehung kommst, dann bist du erstmal in so einem Loch, fühlst dich total einsam und hast das Gefühl, okay, ich brauche jetzt wieder das, was ich vorher schon hatte, nämlich eine Beziehung und dann nehme ich halt den nächstbesten, der irgendwie ansatzweise sympathisch ist und nur einen relativ langen Schwanz hat Also ich kann verstehen, warum das so ist, aber ich glaube, man muss sich dann in der Phase einfach sagen, scheiß drauf, ich trinke jetzt 2, 3 Wodka O. Trinkt man das heutzutage noch? So ich glaube, Dann trinke ich noch ein paar Wodka O. Und dann fängt auch dieses Einsamkeitsgefühl sich zu verwandeln an, und zwar in ein Horny-Gefühl sozusagen. Ich bin jetzt Single und man akzeptiert das Single-Dasein. Ich glaube, du brauchst relativ lange, um das Single-Dasein zu realisieren und zu akzeptieren. Oh ja. Gott, ey, damit werde ich echt in die Weltgeschichte der Liebesbeziehungsberater hier eingehen. Ja, man darf aber dann auch nicht zu lange im Single-Dasein verweilen, weil dann sinkt der Marktwert rapide und da wird man es ist ein sehr enges Zeitfenster zwischen, oh, jetzt ist man aber plötzlich ein komischer Typ, weil man nicht Single ist und wild durch die Gegend singelt, sondern, oh, der ist Single nicht, weil er es selbst will, sondern weil andere ihm die Entscheidung abnehmen. Ja, okay, das ist aber dann schon auch, es gibt schon auch Leute, die leben das Single-Leben, das Single-Dasein und das sind einfach coole Singles sozusagen. Ach, die wollen das nicht, die wollen einfach sich nicht committen, die wollen sich nicht sagen lassen, ey, kannst du mal hier den Abwasch jetzt noch machen oder so. Nee. Oh, Männer, seit wann machen Männer denn ab? Nee, das ist ja immer das Größte, was eigentlich ist, wenn eine Beziehung so endet. Man fragt plötzlich, wie ist das denn mit der Dreckwäsche? Wie passiert das, dass sie plötzlich wieder sauber im Schrank auftaucht? Warum gibt es nichts zu essen? Das sind ja so die Mechanismen, die man als Mann sehr, sehr schnell verlernt. Man hat plötzlich nicht mehr man muss nicht mehr seine Notdurft emotional verrichten, indem man ständig sich zu allem Gedanken machen muss, weil man schon so dressiert wurde. Was denkst du gerade, wenn man eigentlich früher richtig gut gefahren ist, nicht nachzudenken und sich überhaupt keinen Kopf zu machen? Das sind auch so Sachen, die man in der Beziehung bist du lernt. Du hast gefragt, was denkst du gerade in der Beziehung oder was? Ja, schon. Ich finde schon. Gerade. Ja, aber wie reagierst du darauf? Also sagst du dann ja nicht die Wahrheit. Ist dann immer oder nichts. Ja, genau, mit Stille reagiere ich, was das Gegenüber oft noch mehr in die Tobsucht hineintreibt. Ja, da musst du gute Ausreden dir überlegen. Ja, ich denke gerade drüber nach, wie ich auf ein kleines Kind masturbiere. Irgendwie sowas, das sie dann total schockt. Und sie dann ja, aber das ist doch die Wahrheit, Lars. Ich muss mich doch in eine Lüge flüchten. Und vor allen Dingen nicht auf ihr ungeborenes Kind. Das ist halt, es ist halt schwierig, sich so ein Parallelleben aufzubauen. Manchmal ist es ja auch so fast von hinderlich, sofort zu einem einen Standpunkt zu haben. Man muss ja erst oft lange über was nachdenken, bevor man mit einer Meinung zurückkommt. und nicht die Meinungsbildung miteinander diskutieren. Die letzten anderthalb Minuten waren übrigens nochmal die Erklärung dafür, für alle, die sich fragen, warum dieser Podcast nicht auf Rocket Beans läuft, ne? So, und weiter geht's. Ja, also deswegen den Zeitraum, den kannst am Ende nur du festlegen. Und ich glaube, die Gesellschaft interessiert es nicht, wann du wieder vögelst. Okay, wow. Wenn es die großen Lastpausen nicht interessiert, wie dein Sextime läuft, dann wohl auch die Gesellschaft nicht. Ich bin die Gesellschaft. I am the society. Hallo ihr Knechte, ich habe folgendes Problem. Hab letztens auf einer Party ein nices Girl kennengelernt. Das Problem ist, das ist circa 3 Wochen her. Wir schreiben seitdem, aber immer wenn ich auf ein Date aus bin, geht sie mir gefühlt aus dem Weg. Aber dann zeigt sie mir wieder volles Interesse. Deshalb bin ich unentschlossen, ob ich nur warm gehalten werde, wenn es bei ihr mit einem anderen nicht klappt oder ob sie einfach verdammt schüchtern ist. Und ist es moralisch verwerflich, wenn ich in der Zeit, in der ich mit ihr schreibe, meine beste Freundin bums? Danke, dass ihr euch über mein Problem lustig macht. Euer Knecht. Noch so eine Frage. Seid ihr mehr so der Ass-Typ oder so der Bubi-Typ? Hä? Der was? Ass oder Bubis. Ach, Ass. Ich weiß es nicht verstanden. Ass. Also, hat Frau kennengelernt vor 3 Wochen, die schreiben, weicht ihm aber aus, wenn es um ein Date geht. Und er vertreibt sich die Zeit, seine beste Freundin zu bumsen. Ja, also erstmal zu zweiterem habe ich persönlich nichts dagegen. Du? Nein, also was soll man denn sonst machen? Noch gibt es ja keinen konkreten Anlass jetzt wirklich, es gibt kein Treffen. Ja. Also gibt es auch keine Beziehung, kein Commitment, so. Keinen Grund aufzuhören, die beste Freundin zu befriedigen, also, insoweit man davon sprechen kann. Also Andreas hat nichts dagegen, ich habe nichts dagegen. Die Gesellschaft hat damit nichts dagegen, dass du deine Freundin bummst. Deine beste Freundin. Wobei du natürlich auch dir im Klaren darüber sein musst, dass deine beste Freundin sich gerade in dich verliebt, ist gerade dabei. Das habe ich sofort rausgehört aus der ganzen Nummer und es wird so eine riesen Rom-Com-Geschichte. Du willst eigentlich die andere, in der Zeit verliebt sich deine beste Freundin in dich. Dann kommst du mit der anderen kurz zusammen und die andere, deine beste Freundin, fängt an zu weinen und du merkst, ach, eigentlich ist es doch viel schöner gewesen mit meiner besten Freundin und lässt dann das schöne Supermodel laufen und gehen und schaust einfach, dass deine beste Freundin die Brille abzieht und ihr weiches Haar dann quasi schüttelt und dann hast du deine Traumfrau gefunden. Fangen wir es mit deiner besten Freundin an. Ja, das ist genau die Frage, die ich mir tatsächlich auch stelle. Wenn du offenbar schon das Unmögliche möglich gemacht hast und wirklich eine Frau dafür begeistern konntest, mit dir Sex zu haben, dann muss man schon abwägen, ob es wirklich der Hassle noch wert ist, also noch eine Stufe weiter zu gehen und offenbar eine noch attraktivere Frau, denn anders ist es wirklich nicht zu erklären, auf die auszusehen und mit ihr ein Date zu wollen. Schwierig wird dann, und das sagt Lars schon richtig, wenn du irgendwann an den Punkt kommst, wo dir die eine so langsam, ne, nicht mehr dreimal, sondern nur noch einmal in der Woche und das ist so lange so wie so ein Feuer, was man immer ein bisschen mehr löscht, während die andere Flamme dann lodert und man, ne, da mal einmal die Woche und dann überträgt sich der Sex so ein bisschen und damit natürlich auch die Krankheiten. Das ist so dieses schwierige Zeitpunkt, ne, das so smooth hinzukriegen, so dass eine nicht schlagartig enttäuscht ist, weil man muss ja dann auch irgendwann auf das richtige Pferd setzen, ne, und es ist natürlich blöd, wenn er dann die andere datet und dann wird da trotzdem nichts draus und dann hat er die beste Freundin auch irgendwie abgeschossen, also das ist nicht so leicht, ne, auf dieser Orgel der Lust zu spielen. Du fährst halt so ein bisschen den Geschlechtskrankheitenzug, oder? Tschu-tschu! Willst du mir irgendwas erzählen? Willst du mir was verraten? Sollten wir später vielleicht lieber verhüten. Das ist das, was du mir sagen willst. Ich check mal deine Tripper-Follower, dann weißt du es. Ich klopfe mal hier kurz auf Holz. Sauber. So. Die andere Sache ist die, dass die andere Tante wahrscheinlich gar nicht auf die steht. So dieses dann rum. Also, oder sie hat halt gerade noch einen Freund und will dich warm halten und da bist du zu gut für. Das weißt du und das weiß ich doch ganz genau. Du bist doch ein richtig feiner Kerl. Du musst dich da nicht warm halten lassen. Entweder du fragst sie jetzt mal ganz konkret, willst du jetzt auf ein Date oder nicht? Und wenn sie sagt nein, dann kannst du maximal noch fragen, warum nicht? Und wenn sie dann sagt, sie hat einen Freund, dann weißt du Bescheid und lässt sie in Ruhe. Und wenn sie sagt, ja, ich traue mich nicht, dann fährst du einfach zu ihr hin und machst ihr ein schönes Abendessen und brichst einen in ihre Bude. Ja, also wenn sie sich nicht mit dir treffen will, dann ist das schon, es ist nicht immer so einfach tatsächlich. Also manchmal gibt es auch echt so einen Typ Frauen, die irgendwie, die telefonieren dann lieber abends jeden zweiten Tag, aber dann treffen, dann werden sie doch irgendwie so ein bisschen dann halten sie einen immer so ein bisschen bei der Stange. Nutz auf jeden Fall wirklich die Zeit, bums noch so lange mit deiner besten Freundin, wie du kannst. Jetzt ist vielleicht auch mal der Zeitpunkt, was auszuprobieren, wo du vielleicht vorher gedacht hast, scheiße, nicht, dass sie mir dann abhaut. Mal ein bisschen was riskieren, mal ein bisschen fordernder sein, mal ein bisschen ins Abstrakte gehen, auch was das Sexuelle betrifft, denn die Fallhöhe ist jetzt sehr gering. Was heißt das konkret? Naja, vielleicht einfach mal irgendwie in einem Priester-Outfit zur Tür reinkommen und sagen, Leiste ab bitte oder irgendwie so mal ein bisschen in die Rollenspielrichtung gehen. Schluck mein Weihwasser. So war's halt. Ja, da kann man jetzt frech fröhlich rumprobieren. Okay, habe ich auch Bock drauf. Wollen wir noch eine andere Frage reinnehmen? Das würde mich total glücklich machen. So, ja, bist du bereit für eines der letzten großen Themen, die wir uns noch gar nicht, na doch, eigentlich schon immer gewidmet haben, aber jetzt gibt es eine konkrete Frage dazu. Mhm, gerne. Vergewaltigung. Sehr schön. Liebes Gag-Reflex-Team, ein guter... Liebe ich. Jetzt wird es ja auch strafrechtlich für alle relevant, für die Kriminalpolizisten, die jetzt zuhören. Herzlich willkommen. Kripo-Algorithmus. Kripo, genau. Kripo-Algo schlägt jetzt zu. Liebes Gag-Reflex-Team, ein guter Freund hatte letztens ein prägendes Erlebnis und braucht daher eventuell euren rechtlichen, vor allem aber euren seelischen Support. Euren rechtlichen Support. Vor ein paar Wochen besuchte er eine Party, die durch übermäßigen Alkoholkonsum darin endete, dass er sich von einer Bekannten heimfahren lassen wollte. Zu ihrer Person, sie suchte schon vorher ständig den Kontakt zu meinem Freund, nicht nur weil sie prügelfett, sondern dem einhergehend auch recht hässlich war, wurde ihr dieser immer verwehrt. Jetzt witterte sie ihre Chance und fuhr den halbkomatösen Mitfahrer statt zu ihm nach Hause, zu sich ins Liebesnest. Widerwillig, doch gefügig gemacht durch Unmengen an Hochprozentigem, folgte er ihrem Ziehen und Zerren bis ins Bett. Dort fing sie an, sich und ihn auszuziehen und sich mit zwei langen Haaren an der Vulva, welche ihr die Anmutung eines fetten Welses verliehen, auf seinem Körper zu winden. Da er wie paralysiert war, musste er die ganze Schmach über sich ergehen lassen. Weil sich aber seine Männlichkeit im absoluten Krachsof nicht versteifte, schlief sie leicht verärgert und grunzend neben ihm ein. Darauf gelang ihm die Flucht und er nächtigte bei einer anderen Freundin. Nun die Frage, kommt diese Geschichte schon an eine Vergewaltigung heran? Und wenn ja, wird ein vergewaltigter Mann von der Polizei überhaupt ernst genommen oder kassiert er einen High Five? Puh, Lars Pausen, möchtest du eine erste rechtliche Einschätzung geben? Oh, ich glaube, wir sind hier juristisch gesehen in einer Grauzone. Nein, also es führte ja nicht zu einer, es kam ja nicht zum sexuellen Interkurs. Aber das ist nicht die Bedingung für eine Vergewaltigung. Also in dem Moment ist diesem guten Jungen hier Unrecht getan wurden und der wird wahrscheinlich sein Leben lang traumatisiert sein von dieser einen Nacht. So wäre es zumindest bei umgedrehten Geschlechterverhältnissen. Naja, ich glaube, es müsste schon ein eindeutiges Nein, ich möchte nicht. Nein heißt Nein, das müsste quasi deutlich gesagt worden sein. Und wenn dem nicht so ist, und ich glaube, dem war auch nicht so, der war einfach besoffen, wahrscheinlich so ein Ticken rallig oder wollte vielleicht einfach nur ins Bett und hat sich dann da hingelegt und es über sich ergehen lassen. Aber wenn er wirklich nicht gewollt hätte, dann hätte er sich da entweder körperlich oder verbal dagegen gewehrt. Hat er offensichtlich nicht. Und damit sage ich jetzt, Herr Dr. Anwalt Lars-Erik Paulsen, dass da überhaupt gar kein Problem zu sehen ist. Also ich glaube, die Vergewaltigung von Männern ist eines der letzten großen Tabuthemen, die wir in unserer Gesellschaft noch haben. Und die sollten wir uns auch so warm halten. Ich finde, dass das in umgedrehter Lage eine ganz klare Vergewaltigung gewesen wäre. Ich glaube, dass der Mann Warum von... Warum das denn? Ja, also wenn du hast doch auch schon mal jetzt eine Hand aufs Herz. Leg deine Hand kurz aufs Herz. Das ist dein Penis aufs Herz. Ja. Herz, ja, sorry. Wieso hast du eigentlich keine Hose an? Also... Hand aufs Herz, du bist doch schon mal nach einer Party, du warst besoffen, sie war besoffen nach Hause gefahren, du hast gerne noch Sex gehabt, ihr fangt an zu kuscheln, sie schläft mehr oder weniger ein, du versuchst noch ein bisschen, sie wach zu küssen und schläfst dann auch ein, weil einfach beide besoffen waren. Sowas kommt doch vor, das ist doch keine Vergewaltigung. Naja, aber es war ja hier schon ein bisschen mehr. Hier wurde ein offensichtlich komatöser Patient, so entnehme ich das den Akten. Ja, woher weiß sie das denn, weil er es noch genau erklären konnte, also war er doch wohl nicht komatös. Naja, wie jetzt die Quellenlage ist, das hat ja vor Gericht nichts zu besuchen. Wir reden jetzt hier nur von der Tatsachenbeschreibung, die wir jetzt so einordnen. Ich würde schon sagen, dass da ein Rechtsbruch, ein ganz klarer Rechtsbruch vorherrscht, lieber Herr Dr. Lars Pausen. Was willst du ihr denn vorwerfen? Ich weiß nicht, aber Sie schlafen ja offenbar mit meiner Frau, was hier vor Gericht wirklich nicht Gegenstand der Anzeige ist, aber trotzdem mit reinspielen sollte, Eure Hoheit. Das wollten wir hinterher klären. Ja, also... Ich finde schon, dass hier diese Frau sich seinen Körper nehmen wollte. Jetzt aber mal was ganz anderes. Es ist eine These, mit der ich mich hier in Dübels Küchen bringe, wie Tamer Hanken immer gesagt hat. Der auch auf dem Flug mit Lars Paulsen nach Kuba war, wie wir inzwischen wissen. Er wollte in Kuba beerdigt werden. Ich hab, und dann stürzt er ab. Oh, wie gut. Oh Gott. Okay. Ich habe noch nie verstanden, und ich sage jetzt schon, dass ich wahrscheinlich nur ein schriftliches Interview an den Opferschutz und alle Frauenhäuser geben werde. Ich habe noch nie verstanden, ich könnte nie eine Frau vergewaltigen. Ich würde das körperlich nicht hinkriegen. Ich meine, ich habe so schon Probleme, da überhaupt irgendwie was zu finden, wenn Stockholm Nacht ist. Also ich meine, puh, der schon überall gelandet ist und dann hast du da deinen Spaß und merkst, es ist nur die Achsel. Ich könnte nie irgendwie eine Frau, die sich mit Händen und Füßen wehrt, in die irgendwie überhaupt, also könnt ihr doch da nicht, also ich meine, man kommt doch da nicht, also da wird doch alles verkrampft und da kommt doch nicht rein. Also stellst du gerade Vergewaltigung an sich in Frage? Ich glaube, es ist einer der letzten großen Mythen unserer Welt. nein, ich, also natürlich, wenn wir jetzt von, ja, wenn wir jetzt, ich zweifle nicht Massenvergewaltigungen an. Ja, wenn wir von roher Gewalt, wenn wir wirklich, ich bin ja sowieso relativ schmächtig, könnte die Hälfte der Frauen nicht mal overpowern quasi, ja. In Indien ist das anders, wenn natürlich da 20 Männer aus dem Feld kommen, weil die eine Dame da mal eben pinkeln gehen wollte auf dem Feld, obwohl Mama gesagt hat, mach es nicht und sie dann Stunden später am Baum hängt. Das ist was anderes. Das ist schon verjährt, darfst du darüber schon sprechen? Jupp. Gerade 5 Jahre her. Aber ich persönlich, würde ich keinen hochkriegen, obwohl mich natürlich die Notsituation der Frau doch auch ein bisschen anspricht. Also erotisch. Würdest du natürlich einen hochkriegen? Würde keinen hochkriegen. Natürlich. Würde keinen reinkriegen. Ich würde ihn auch nicht mehr rausbekommen da, Mensch. Also dann ist es ja alles so wild, dann hast du am Ende noch einen Penisbruch oder so. Das ist mir alles zu riskant, die Nummer. Nee, dann lass es doch. Also es ist wirklich ein kleiner Tipp von mir. Du musst niemanden vergewaltigen, also lass es. Ich glaube auch, dass du eher als das Opfer rausgehen würdest aus so einer Vergewaltigung. Ich glaube auch. Insofern lass es mal lieber. So, aber so könnte man mich aber auch nicht. Der dümmste Vergewaltiger der Welt, ey. So könnte mich aber auch eine Frau nie vergewaltigen. Im Knast natürlich Typen, jederzeit, ja. Könnten die sich an mir vergehen. Ja. Nein, also Vergewaltigung von Männern ist natürlich auch ein Thema. Da braucht ihr jetzt gar nicht groß wieder aufschreien. Das wissen wir. Wir sind nicht blöd. Wir sind nicht von vorgestern. Es ist natürlich seltener und es ist natürlich irgendwo auch schwieriger vorzustellen. Aber wenn da so eine richtig eine proper Vulva, worauf du ja auch durchaus stehst, ne? Ja, proper. Ja, ja, das ist schon richtig schön. Also ich sag ja beim Fleischer, sage ich immer, 10 cm muss das mindestens sein, genau. Die äußeren Schamlippen, ne? Genau, so, dann da ist erst die Epidermis, ne? Und dann geht's dann richtig rund. So, und wenn so eine Frau jetzt dich vorknöpfen würde, so eine schöne Handballerin, so eine Kugelstoßerin, die könnte dich natürlich schon gut auch vergewaltigen, sag ich jetzt mal. Ja, krass, ja, wahrscheinlich. Und ich weiß jetzt nicht, was jemand der am Penis anstellen würde, aber sie könnte ja zum Beispiel auch ihren Finger in deinen Arsch stecken, sozusagen. Gut, das stimmt. Also solche Sachen passieren natürlich auch. Ist natürlich ein Problem, aber ich würde in diesem beschriebenen Fall einfach davon ausgehen, dass es sich hier um eine Situation handelt, bei der zwei Besoffene einfach zusammen nebeneinander eingeschlafen sind. Die eine war wohl etwas ralliger als der andere. Ich meine, sie hat ja auch aufgehört dann. Sie hätte sich ja auch die Schamlippen auf seine Lippen pressen können und sich nach vorne und zurück bewegen können. Ne? Also das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, zur Ekstase zu kommen. Hat sie ja offensichtlich gelassen. Das finde ich sehr technisch. Beschreibst du da einen Akt der Liebe am Ende des Tages? Nein, aber natürlich diese ignorante Aussage von mir ist natürlich auch der Grund, warum das immer noch tabuisiert ist bei Männern. Außer natürlich in den üblichen Stern-TV-Reportagen, die wir alle kennen. übrigens hatten wir die Frage überhaupt nicht. Männer, die vergewaltigt werden, meistens, wenn du dir die anschaust, ne, die haben es doch ein bisschen verdient. Jesus! Okay. So. Eine Teilfrage hatten wir eben gar nicht beantwortet, die dann noch hinterhergeschickt wurde. Was ja fast schon eine Philosophiefrage ist. Bist du... Das hatten wir doch auch schon. Arsch oder Tittentyp? Arsch. Du? Ja, inzwischen Titten. Gut, haben wir das ja geklärt. Ja, also. So. Titten. Hallo Andreas, hallo Lars. Ich bin großer Fan eures Podcasts. Macht weiter so. Meine Frage ist, wie viel Geld muss ich spenden für ein Date und wer von euch beiden wäre billiger? Wie heißt denn er? Sie heißt... Darf ich den Namen sagen? Ja, ja, muss er erfinden. Ich wollte ja nur wissen, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Nee, ist auf jeden Fall eine Frau. Ich erzähle erstmal noch die Story, dann kannst du da nochmal ein bisschen Gedenkzeit. Ich bin 22 Jahre alt und habe früher sehr viel Alkohol getrunken. Dazu habe ich wegen meiner Angst... Wie alt ist sie? 22. Ja, weiter. Und habe früher, das würde ich mir aber nochmal zeigen lassen, habe früher sehr viel Alkohol getrunken. Dazu habe ich wegen meiner Angststörung viele Tabletten genommen. Mit diesen beiden Dingen habe ich meine Probleme betäubt und mich ihnen nicht gestellt. Also auch keine Lösung gefunden. Deswegen dann wieder getrunken und Tabletten genommen. Klassischer Teufelskreis also. Vor ungefähr einem halben Jahr habe ich dann angefangen zu kiffen. Klingt erstmal wie der endgültige Abrutsch. Ich möchte Drogen auch gar nicht beschönigen, aber für mich war das die Rettung. Ich habe komplett aufgehört, Tabletten zu nehmen und trinke fast nichts mehr. Dafür kiffe ich sehr viel. Mir geht es körperlich wesentlich besser und das erste Mal in meinem Leben kann ich wirklich an meinen Problemen arbeiten. Wenn ich high bin, betrachte ich viele Dinge in meinem Leben aus einem anderen Blickwinkel. So habe ich schon einige Probleme gelöst. Im Moment stecke ich etwas fest, da ich immer noch wegen meinen Problemen Drogen nehme, was ich definitiv auf Dauer ändern will. Aber ich habe auch das Gefühl, dass ich nur durch das Kiffen diese Probleme lösen kann. Ja. Ja, ich erinnere mich an die Frage, die ist schon ein bisschen älter, die kam damals nach unserer Drogenepisode. Wir hatten ja, ja eine, 19. Juni, ja. Genau, einen Drogenpodcast, den könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Wir hatten einen Drogenpodcast. Ich erinnere mich also sehr gut. Übrigens sieht man hier sehr schön den Unterschied zwischen einem Tinder-Profil und einer Gag-Reflex-Anruferin oder einer Zuschrift. Im Tinder-Profil würde einfach nur stehen, ich will ein Date mit dir, und beim Gag-Reflex-Podcast steht, ich will ein Date mit dir, und hier ist meine dreckige Lebensgeschichte. Ich brauche dringend ein Arzt. Ja, weil die Leute wissen, dass wir nicht oberflächlich sind und Sex und persönliche Tragödie trennen können. Wir können trotzdem mit dir schlafen, auch wenn wir wissen, dass es dir richtig scheiße geht. Ja, aber die Angstzustände würden sich nicht verbessern, wenn sie mit dir Sex hätte. Nee, im Gegenteil, ne? Also, naja, gut. Das ist ja auch ein Rollenspiel gewisserweise. So, ja. Ich finde es erstmal ganz toll, dass du quasi aus deiner sehr misslichen Lage rausgekommen bist. So muss man es auf jeden Fall schon mal sagen. Du hast deine Lebenssituation verbessert und ich würde sagen, großen Respekt dafür. Das schaffen ganz, ganz, ganz viele Menschen nicht. Natürlich ist die Art und Weise, wie du es geschafft hast, nämlich übers Kiffen, noch keine endgültige Lösung. Gerade in deinem Zustand sollte man das natürlich auch nicht machen. Wenn du jetzt aber in diesem Moment siehst, dass es für diesen Augenblick das Richtige ist, dann kann man auf jeden Fall schon mal psychologisch für dich selbst immer wieder sagen, ey, du hast es geschafft, das war das Richtige. Und jetzt musst du dir aber, und da stoßen wir beide auch an unsere Grenzen, wie wir anfangs auch immer sagen, jetzt musst du dir definitiv Hilfe holen. Also wenn du es noch nicht schon hast, psychologische Hilfe, Drogenberatungshilfe, weil du bist offensichtlich in einer gewissen Weise süchtig oder hast zumindest ein Drogenproblem und dazu kommt noch eine psychische Störung. Also da sind wir nun wirklich die absolut falschen Männer, dir hier zu helfen. Dennoch können wir natürlich eine Schulter sein, ne, für die eine oder andere Nacht. Das will auch ich nicht. Das will ich dir nicht per Rezept verschreiben, aber sicherlich gibt es da Mittel und Wege. So alternative Heilungsmethoden. Alternative Heilungsmethoden bieten wir hier in der Heidenstraße an, im Keller. Das sind im Prinzip 2 Minuten 30, die das Ganze dauern wird, wenn du bitte schon frisch geduscht hierher kommst. Also zumindest innerhalb der letzten Woche sollte einmal geduscht worden sein. Ich persönlich kann das von mir allerdings nicht sagen, wenn ich zum Treffen komme. Fakt ist aber auch, also ich will nicht über die medizinischen Auswirkungen von Kiffen und so weiter sprechen, aber bitte auch nicht vergessen, man wird immer blöder, je länger man kifft. Man wird vergesslich. Also ich meine, die Leute, die ich kenne, die wirklich über Jahre am Stück, kiffen, die werden auch echt immer blöder und unzuverlässiger. Die vergessen Sachen, mit denen kann man nicht vernünftig zusammenarbeiten. Denen sagst du 3 Sachen, davon setzen sie nur eine um. Also bitte das nicht ganz außer Acht lassen. Ich meine, kiffen, alles schön, passen the joint und alles schön. Das ist ein richtig schönes Lagerfeuer, was wir da in der Mitte haben. Aber nicht vergessen, dass man immer ein bisschen blöder ins Bett geht am Abend, ja. Ja, das ist dann natürlich bei den Leuten, die ihren Tag bestimmen lassen vom Marihuana, also morgens schon aufstehen und den ersten Joint rauchen, die sind natürlich auch dauerhaft high, ne? Also die sind ja dann quasi ihren ganzen Tag über high und dann dadurch vergessen die es natürlich. Wenn du aufhörst, bist du jetzt nicht blöder als vorher. Nee, aber wenn du wirklich über einen längeren Zeitraum das machst, dann sterben wirklich Gehirnzellen bei den merkst Leuten. Schon, das merkst du schon bei Leuten. Natürlich auch bei Leuten, die jedes Wochenende saufen, also so ist es nicht. Ja. Da brauchen wir jetzt natürlich nicht wieder die alte Drogendiskussion auspacken. Da habe ich nun wirklich schon eine flammende Rede gehalten. Das große Plädoyer, das Lars Paulsen. Oh nein, Güte. Ja, die ist ja wahnsinnig flammend gewesen. Nein, also du solltest dir Hilfe suchen, aber was wir schon sagen können, großen Respekt dafür, dass du einen Weg gefunden hast, dir selbst zu helfen. Und du bist noch nicht am Ende, aber du wirst zu diesem Ziel gelangen, das, glaube ich, beurteilen zu können, weil du offensichtlich irgendwie den Humor nicht verloren hast. Ich meine, du würdest mit Andreas Lynch daten. Du hast offensichtlich noch richtig viel und guten Humor. Insofern, ja. Und wer ist denn teurer von uns? Naja, also ich glaube, das können die Zuhörer sich selbst beantworten. Ob der große Sunny Boy, dem alle Frauenherzen zufliegen, oder Lars Paulsen, derjenige ist, der teurer. Also ich glaube, das wissen unsere Zuhörer ganz genau. Ja, aber würde sich dein Preis noch ein bisschen erhöhen, dadurch, dass sie eine Angststörung hat, weil du dann so ein bisschen vorsichtig sein musst mit deinen Sprüchen oder und dann natürlich auch strafrechtlich, oh, ich weiß auch nicht, wie das ist, wenn dann hinterher ist, ja, du hast ihr ja Angst gemacht und sie in deinen Keller gelockt. Übrigens, dass sie natürlich nicht davon stören lassen, dass wir hier tatsächlich im Keller sind und dass die Wände so ein bisschen mit Styropor zugehangen sind. Also es hat hier alles durchaus einen sehr gruseligen Charakter, wo wir unseren Podcast aufnehmen. Es gibt halt ein kleines Guckloch und ein Skelett, was hier rumliegt. unten, das ist allerdings nicht deine Vorgängerin. Und meistens hier auch irgendwo noch Flo Hartens Alkoholleiche rum. Richtig. Ja, aber ja, ich würde mir das schriftlich versichern lassen, dass ich nicht haften muss für den Sex an sich. Ja. Aber sonst wäre das okay. So. Der schmeißt sein Handy weg. Guten Morgen, Mittag, Abend, kleiner Andreas und Ganja Lars. Zunächst möchte ich euch für euren Podcast loben. Ist echt lustig und macht immer Laune, den zu hören. Ich habe nun nach zehn Folgen auch eine Frage, die ich gerne von euch analysiert haben möchte, da ihr die Fragen habt und ich die Antworten. Okay. Zum Szenario. Ich bin Anfang 20 und männlich. Vor einigen Wochen habe ich nach dem Studium meinen ersten Job angenommen. Hier habe ich eine Arbeitskollegin kennengelernt, die etwa 5 Jahre älter ist als ich. Scharf finde ich sie auf alle Fälle, kann mir aber nicht vorstellen, etwas Ernstes mit ihr anzufangen. In der Arbeit verbringen wir viel Zeit und schreiben auch viel. Sexuelle Anspielungen werden besonders von ihrer Seite immer wieder gebracht. Zugegeben, manchmal provoziere ich so etwas durch Worte wie Latte Macchiato, hartes Wochenende oder ich habe am Wochenende genagelt, in Klammern nach Bilder an meiner Wohnung aufgehängt. Auch wenn das eigentlich nur Worte sind, werden diese immer sexuell ausgelegt. Soll ich versuchen, die Alte rumzukriegen oder bleiben lassen? Okay, da steht auch noch der Name, den wir kennen, aber das ist nicht der, den wir kennen. Was? Das ist tatsächlich jemand, ja, darf ich jetzt nicht sagen wahrscheinlich. Oh, da bin ich aber sehr gespannt aufs Nachgespräch gleich zwischen uns beiden. Ja, also. Eine Alte im Büro. Ja, eine Alte im Büro, die ist, also er ist Anfang 20, sie ist dann Mitte 20. Das ist natürlich nicht alt. Ach so, dann befinden wir uns hier im Bereich des Macho-Tums. Des Macho-Tums? Oder im Bereich des Toyboy-Tums. Nee, weil er die Alte geschrieben hat. Ach so. Ach so, du hast wirklich die Alte als die alte Frau interpretiert. Ja, ach so, die alte, stimmt. Er meint natürlich die alte. Ach so, wie ja, man in den 90ern genau, Frauen so genannt hat. Ja. Ja. Ach so, guck mal, das weißt du gar nicht. Das so. Wusste, du bist wirklich nicht so ein alter Moderator, der so Schovi spricht. Nee. Das habe ich nie behauptet. Ja, das stimmt. Das ist ja immer das große Klischee hier, ne? Dass ich und Werner Schulze-Erdl so die Letzten der alten Schule sind, die der Assistent dann noch auf den Hintern klatschen, bevor es rausgeht, ne? Und noch einen rauchen. Ja, also 5 Jahre älter ist eigentlich natürlich kein Altersunterschied. Ne? Darum geht es doch überhaupt nicht. Du bist immer noch beim Alter, ne? Ich bin immer noch bei alt, ne? Das meinte er überhaupt nicht. Er hat doch am Anfang geschrieben, eine etwas ältere Arbeitskollegin. Echt? Aber er meinte nicht, dass das ein Problem ist. Achso, dann habe ich da am Anfang noch, weil ich noch irgendwo mit meinen Gedanken in meinem Zirkuszelt. Ja, hier habe ich eine Arbeitskollegin kennengelernt, die etwa 5 Jahre älter ist als ich. Sorry. Ja, aber hau mal raus. Also das ist doch eigentlich, also gut, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Umgedreht wäre es null Problem. Frauen suchen sich ja meist eigentlich jemanden, der ein bisschen älter ist. Oder halt ein Toyboy. Aber so 5 Jahre ist schon ungewöhnlich. Ja, aber in dem Alter ist es jetzt auch nicht mehr so schlimm. Also keine Ahnung. Finde ich nicht schlimm. Ich frage mich eher, ich finde es immer ganz lustig, wie Leute offensichtlich gar nicht irgendwelche Probleme haben, sondern einfach uns die Entscheidung fallen lassen wollen. Also die wollen nicht selbst gerade die Entscheidung treffen, dann müssen wir das halt tun. Ja, bagger sie doch an, ne? Also eben, ich verstehe überhaupt nicht, was dagegen sprechen sollte. Offensichtlich, entweder arbeitet die in einem Café oder so, wo man ja eh nicht ewig ist, oder warum sollte dann als der Codewort Latte Macchiato sein, dass man sonst so sagt. Interessant ist es immer, finde ich, also wenn man merkt, dass sie von ihr die sexuellen Anspielungen kommen, dann ist das doch eigentlich ein sicheres Signal, dafür, dass sie auf jeden Fall Bock drauf hat. Oft ist es ja so, dass man selbst das falsch interpretiert und man dann selbst immer derjenige ist, der alles versucht, irgendwie ins Sexuelle zu drehen, krampfhaft. Das geht aus meiner eigenen Arbeitsvita hervor. Aber in dem Fall würde ich da sagen, also auf jeden Fall Situationen kreieren auf Arbeit, die auch einem Porno entspringen könnten. Einfach mal schauen, ob es dann wirklich zum Coitus kommt am Ende des Tages. Ja, ich finde es auch nicht so schlimm. Wobei auf der anderen Seite, ne, hier große Credo hier in der Firma ist ja never fuck in the same Kostenstelle. Also lieber nichts in der Firma anfangen. Oh, und da muss ich sagen, das stimmt schon in gewisser Weise. Also das gibt ja nur Ärger. Also wenn Andreas Vermutung jetzt stimmt, dass das Ganze sich hier in einem Café abspielt, dann ist es egal, weil dann seid ihr da sowieso nur temporär. Aber wenn das wirklich irgendwie eine Arbeitskollegin ist, mit der du die nächsten 10 Jahre potenziell noch zusammenarbeitest, ja, dann muss es sich schon sehr lohnen. Dann könntet ihr vielleicht vorher mal die Sexpraktiken durchsprechen, ob sich das denn auch lohnt. Oder du lässt dir mal ein paar Fotos von ihrer Wohnung zeigen. Also es muss sich halt in gewisser Weise lohnen, da dann auch mitzugehen mit ihr. Naja, also ich meine, noch ist ja nichts passiert. Noch kannst du ja immer mal so die Grenzen ein bisschen austesten. Sind wir mal ehrlich, natürlich ist das immer so, ja, never fucking, aber es sind natürlich auch die verbotenen Früchte, die ja immer so tief hängen, ne? Ja, das war ja schon bei, okay, jetzt geht's dann doch in eine andere Richtung direkt. Deswegen, noch ist nichts passiert. Ich würde auf jeden Fall so weit gehen, bis du plötzlich eine Entscheidung treffen musst und dann überfordert bist und in dem Moment die Alte einfach knutscht. Und dann, ja. Ach Gott, hey, wie süß, das habe ich von dir noch nie gehört. Das stimmt. Knutschen wir Knutschi später auch ein bisschen. Komm, nächste Stelle. Hier, pack die Eier beim Schopfe. Was? Ich mag diese neue von oben herab Haltung gegenüber einer Beziehung. Seht mich an, ich bin der Beziehungspapst. So, ihr kleinen Hühner da unten. Du fügelst jetzt mit der, du mit der, du auf Korn, der Alten ja, hinterher zu trauern. Ein bisschen echt? Korn runter. Also danke, dass du uns mit deiner Weisheit erleuchtest, denn du hast ja offenbar mit Löffeln gefressen. Ja, mein Gott, das ist das Konzept von Gagreflex Podcast. Auf einmal. Am Anfang warst du noch einer von uns. Ach, jetzt bist du hier ein. Jetzt bin ich hier alleine oben, oder was? Ja, echt. Am Anfang haben wir noch versucht, die Probleme gemeinsam, was kann man da machen? Jetzt ist es so, stell dich nicht so an und fick die Alte. Oder hör auf, der hinterher zu trauern. Die war doch eh blöd. Also ja, echt. Weißt du, ich dachte wirklich anfangs, wir könnten die Menschheit verbessern und jeder, der den Podcast von Anfang an hört, der würde solche Fragen doch gar nicht mehr stellen, der kennt doch unsere Antworten schon. Also wir sagen das ja nicht einfach nur den Einzelpersonen, sondern alle Tipps, die wir geben, geben wir ja der Gesellschaft. Und die Gesellschaft lernt ja durch uns wirklich, wie man sich verhalten sollte im Büro. Ich glaube, wir haben schon oft genug gesagt, wenn da eine Tante im Büro ist und die ist scharf, dann knatter sie. Also ich habe das Gefühl, du nutzt es hier nur noch für deine eigene Drogenpropaganda und das ist im Prinzip inzwischen der Legalisierungspodcast mit Lars Pausen. Echt, ey, also weil jedes Mal, wenn ich eine Frage lese, wo die irgendwie Drogen im Betreff hat, denke ich, was sollen wir denn jetzt wieder legalisieren? Also echt, meine Güte. Brauch hier bald die Pharmaindustrie noch mit sitzen, die das wenigstens ein bisschen Gegenpol liefert zu dem, was du hier alles freigeben willst. Ja, komm, jetzt lies weiter vor. Hallo ihr beiden. Vor etwa 6 Jahren habe ich eine mittlerweile gute Freundin von mir online kennengelernt. Jetzt bin ich 20, sie ist ein Jahr älter. Wir haben eine ganze Weile sehr oft, teilweise jeden Tag, für mehrere Stunden miteinander geschrieben. Geschichten geschrieben. Ihr könnt euch sicherlich vorstellen, in welche Richtung das zwischen zwei jungen Menschen oft gehen kann. Später haben wir auch das ein oder andere Mal, ohne Charaktere vorzuschieben, intim miteinander geschrieben. Mittlerweile schreiben wir wenig, aber wenn, dann genieße ich es sehr und es liegt immer diese leichte Anspannung in der Luft. Problem? Wir haben uns in all den Jahren noch nie getroffen. Auch wenn wir uns das schon des Öfteren vorgenommen haben. In ein paar Wochen komme ich aber bei ihr vorbei. Perfekt. Mit der kleinen Ausnahme, dass sie einen Freund hat. Er lebt in einer anderen Stadt. Sie sagt zwar, dass sie den Besuch unbedingt will, bei unserem letzten Gespräch hat sie aber auch ihre geheime Hoffnung geäußert, dass wir uns real eben nicht verstehen und gar nicht auf die Idee kommen, Sex zu haben. So, jetzt muss ich mich aber zurückhalten, um keine Beziehungen zu zerstören. Wie soll ich das meinem Penis erklären? Grüße und macht weiter so. Hattest du schon mal so eine Online- Freundin, na online, also früher so, als das so anfing mit ICQ und StudiVZ und so. Ja, das auf jeden Fall. Irgendwie so, ICQ-Tanten, mit denen man, warum sage ich nicht Tanten jetzt hier, Riesenmacho. Also eine billige für mich war Tante. Das nur ein Stück Dreck, das halt eine neunstellige Nummer hat. Mehr war das für mich nicht. Oh! Und ich denke so, fuck you. Eine neunstellige Nummer, nur für diese eine Nummer. Ui. Ja, hatte man schon, ne? Aber das ist immer relativ früh begriffen, dass es Quatsch ist. Und weil ich ja dann doch irgendwie auch ein oberflächliches Arschloch bin und dann doch irgendwann wissen will, wie gegenüber aussieht, dann sieht man ein Foto und du siehst halt in 9 von 10 Fällen, dass du unzufrieden bist. Also ich bin ja, also man ist ja schon sehr, keine Ahnung, ein Arschloch, was Oberflächlichkeiten angeht. Und 9 von 10 Fällen gefällt dir ja nicht, was du siehst, oder? Wenn, würde ich es mal so sagen. Was? Also jetzt im Real Life oder auf Fotos? Beides. Hä? Wenn ich hier aus Versehen manchmal bis Hauptbahnhof fahre und da aussteige, verliebe ich mich 5-mal in alles, was da rumläuft. Kopftuch, ohne, schwarz, obdachlos, nicht. Also darf ich nicht langlaufen, weil ich immer mich verliebe in irgendeine dahergelaufene Frau, die gerade aussteigt. Also das, mir gefällt immer, was ich sehe. Du bist ein riesen oberflächliches Arschloch und das hast du letztes Mal in der letzten Folge erst öffentlich auch gesagt. Ja, da warst du noch am Leben, das waren ganz andere Umstände. Mensch, hör mal auf, du. Nee, mach weiter, das gefällt mir ein bisschen. Mach dich geil. Nein, es, ja, natürlich, aber manchmal zu oberflächlich, aber es gibt schon hier so in Großstädten, also da, boah, wenn ich da rumstehe an Gleis 1, du, was da alles aus der S1 kommt. Gleis 1 dürfen nur die mit über 50 Tinder-Matches stehen. Das ja. War aber ganz gut. Gibt es eigentlich noch so ein Tinder-Elite-Ding? Gab es das nicht mal vor ein paar Monaten? Weiß nicht, was du meinst. So ein VIP-Ding für Tinder, war das nicht mal geplant? Keine Ahnung. So ein Elite-Club quasi. Weiß nicht, ich bin raus aus dem Game. Ach, halt doch deine Scheißfresse, du Scheißkerl. Scheiß Bastard, bist im Elite-Club und darfst mich nicht reinholen in die Nummer. Ne? Darf nicht öffentlich drüber sprechen. Ja, genau. First rule. Sag du nochmal, M. Und deswegen muss ich sagen, dass ich hatte tatsächlich viel so auch über ICQ und so. Dann hat man mal so ein bisschen anzüglich geschrieben. Dann wusste man immer, oh, jetzt kommt ein Satz und danach ein Doppelpunkt P. It's on. Wow, sie geht gleich und nimmt ein Bad. Oh, und dann schreibt sie noch irgendwas Süßes. Das reicht wieder für heute Abend. Ich konnte da mal, ich kann ja heute schon überhaupt nicht sexten und irgendwie so Dirty Talk. Nee? Überhaupt nicht. Und dann konnte ich das als 13-Jähriger schon dreimal nicht. Oh, ich mach das richtig gern. Also wenn eine 13-Jährige mir damals geschrieben hätte, sie geht ins Baden, dann hätte ich ihr viel Spaß gewünscht und hätte gedacht, ja, okay, ich muss auch mal wieder duschen. So. Also bis 26 war das der einzige Sex, den ich hatte. Also diese kleine Nachrichten bei ICQ, ey, boah, wenn du nach Hause kommst, hast 2 ungelesene Nachrichten, da war ich schon richtig geil, bevor ich mich hingesetzt habe. Oh, dann kommt die geile von gestern Abend, kommt online. Boah, dann wartest du noch 2 Minuten, bevor die anschreibst und dann geht's richtig ab, bis sie Hausaufgaben machen muss. Also ich muss sagen, ich finde sowas sehr, sehr, sehr, sehr, es macht einen schon sehr an, wenn du mit jemandem schreibst, den du, und du weißt nicht, wie sie aussieht. Ich finde diesen, das hat schon einen riesen Reiz. Also dieses Blind-Dating-Ding, das hat schon einen sehr großen Reiz. Aber ich glaube, die Quote, dass du enttäuscht wirst, ist so hoch, ja, dass es mich in demselben Moment dann auch schon wieder abturnt und ich dann schon wieder keinen Bock habe und mir halt vorstelle, wie diejenige aussieht und das passt überhaupt nicht zu mir. Deswegen ist es nichts. Im Übrigen möchte ich mal kurz noch sagen, dass die Frau, mit der du dich treffen möchtest, eine kleine Penis. Flo Harten sagt es, eine kleine Schlampe ist. Naja, also willst du denn später mal mit einer Frau zusammen sein, die parallel mit irgendeinem Typen aus dem Internet rumschreibt und sagt, ja, ich hoffe, dass wir uns real nicht so gut verstehen und dass wir keinen Bock haben, uns gegenseitig durchzupimpern. Also sowas will ich doch nicht hören von meiner, oder wenn das meine Freundin machen würde, dann würde ich die doch abschießen. Völlig richtig. Wir bereden das hier teilweise mit einer Nonchalance, die eigentlich irreführend ist. Denn die Frauen, die online oder per WhatsApp, whatever, mit anderen Männern schreiben, sind Fremdgeher in meinen Augen. Das ist für mich, wenn du eine glückliche Beziehung hast, dann gibt es keinen Grund, noch mit anderen Typen überhaupt zu schreiben. Es sei denn, es ist ausdrücklich erlaubt. Dann hat es auch keine Kumpel oder komische, dubiose Kumpel zu geben. Dann gibt es nur einen Mann in ihrem Leben und das bist du. Und in dem Fall bist du das allerdings nicht. Das ist immer Lars. Egal, welche Frau ihr kennenlernt, der Mann in ihrem Leben ist immer Lars Pausen. Und es ist immer derselbe Lars Pausen. Ja. Und solange er sie nicht freigegeben hat, dürft ihr auch nicht mit ihr schlafen, werdet ihr sowieso nicht können, weil weil sie dabei immer an Lars Pausen denkt. Das Freigeben ist aber ganz einfach. Dann müsst ihr euch einfach den Vordruck runterladen und ausfüllen, das Formular und mir zuschicken. Und dann überlege ich mir das mal, ob ihr mit bis zu 5 Leuten dann schreiben dürft im Monat. Aber es ist schon... ich finde Sexen finde ich schon echt ganz, eigentlich ganz cool, muss ich sagen. So. Also, mit so, mir hast du noch nie gemacht. Naja, weil du auch nie reagierst. Aber ich verstehe es immer nicht. Hups, ich weiß gar nicht, was ich anziehen soll. Dann musst du es halt so ein Conversation-Opener, weißt du, oh, was hast du denn jetzt? Ja, noch gar nichts. Hihi, guck mal. So, und dann schickt man ein Foto und dann laden. Das habe ich immer nicht verstanden. Aber und dann zieht ihr da was an, hätte ich geschrieben, wenn sie sagt, sie hat gar nichts. Es ist doch kalt draußen, es regnet doch. Du bist echt, also du kannst es echt nicht drauf. Ich mag es wirklich sehr gerne. Ich habe halt nur noch nie eine Frau getroffen, die mich daraufhin nicht blockiert hat. Ne? Also es wäre schön, wenn einmal auch was zurückkäme in der Richtung und ich nicht immer da aus jedem Ding versuchen würde, was Sexting-mäßiges zu drehen. Ne? Ja. Erfolglos. Naja, also triff dich ruhig mit ihr, warum auch immer. Nein, ich weiß nicht, was sie, was... Doch, mach doch, jetzt kann er sie auch zeigen. Ja, aber das Friendzone, das wird eine ganz üble Nummer für ihn. Geil, da machen die vielleicht einen schönen Dreier mit ihrem perversen Freund, der daneben sitzt. Und irgendwie der ist es wahrscheinlich. So. Oh, es wäre so schön, wenn es ein Typ ist am Ende, der hat sie ja noch nie getroffen. Das wäre so richtig erbärmlich. Geil. Und dann denk an geil. Uns. Und dann lass hier schön... Dann denk an uns, wie wenn wir mit einer richtig schönen Frau schlafen. Ja. Währenddessen. Und dann bist du der richtige Versager. Und dann kannst du auch Filialleiter sein oder so. Sei Filialleiter. Nee, fahr da mal hin. Ich würde gerne wissen, wie das da ablief. Und dann schreib uns nochmal, wie das war. Ihr könnt jederzeit uns, wenn wir euch irgendwelche Tipps gegeben haben, könnt ihr uns schreiben, ob das euch was gebracht hat oder ob ihr das auch gemacht habt, was wir euch geraten haben. Das finde ich immer lustig. Absolut. Haben wir schon ein, zwei Mal bekommen. Da freuen wir uns immer drüber. Ja. Also erzähl mal, wie dieses super awkwarde Treffen war, wieso das der Freund überhaupt zulässt, dass ihr euch trefft, was sie denn ihrem Freund sagt, wer du bist und warum ihr euch trefft. Also gut, auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen Angst, dass wir nächste Woche im Augsburger Regionalanzeiger lesen, irgendwie 3 Leute tot aufgefunden, die haben sich gegenseitig abgestochen nach einer Beziehungsfehde. Also, und nebenbei Kommentar von Andreas Lingsch zum Thema Vergewaltigung an Männern, der größte Mythos des 21. Jahrhunderts. All das im Augsburger und, Regionalanzeiger. Flugzeug nach Kuba abgestürzt, nur ein Überlegen, da ist es nicht Lars Pausen. Ja, das wäre so schön. Naja, also wir müssen aufhören. Florentin schreibt gerade schon, wir sollen doch ganz schnell zur Besprechung kommen, denn wir machen jetzt unser Pen & Paper Animal Squad. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf YouTube an. Wenn ihr noch weitere Probleme habt, die ihr uns schildern wollt, es muss nicht immer sexuell oder liebestechnisch sein, dann schreibt uns an gagreflexpodcast@gmail.com. Ja, sonst bei uns melden für Privatdates. Da gibt es noch ein kleines Zeitfenster. Ich glaube, es sind noch ein paar Restplätze frei. Stimmt, ja. Kommende Mittwoch ist noch ein bisschen. Kommende Mittwoch ginge noch. Ja, ansonsten gerne eure Fragen alle schicken, denn Lars, das waren unsere Fragen. Und das waren eure Antworten. Oh, Mann, wir kriegen es einfach nicht mehr. Oh, Menno. Ihr könnt uns jederzeit unterstützen unter Patreon, auf Patreon und uns da quasi finanziell unterstützen oder ihr unterstützt uns mit einem Like auf iTunes oder Facebook. Das hilft uns natürlich auch immer. Und genau. Wir lesen jetzt nochmal die einzelnen Leute vor, die uns hier unterstützen. Und zwar zum einen mal die uns mit $5 unterstützen. Ja, danke Robinson Huso. Hallo Yannick, danke dir. Patrick Hennig. Krass, dass Fabian Stampinato auch noch da ist. Pampinato dabei ist. Geil. Lukas Rauscher, was geht, mein Junge? Ich lese es mal nur die Vornamen vor, okay. Ich weiß, ob wir die Nachnamen vorlesen lassen. Jonas, du bist ein Geiler. Tim, was geht, Baby? Eddie, love ya. Trombonessis. Jörn, hi, Dedei. Oh, pet me. Yo, Mrs. White, Hallöchen da draußen. Hallöchen, Dominik. Dominik Eduard K., was geht? Alexander Hoffmann. Oh, der Motorradfahrer, Steffen K. Hannes, TT. Hannes, Explorer 7. So, und wie gesagt, das, was wir jetzt gerade vorlesen, bezieht sich wieder auf die letzte Folge, die veröffentlicht wurde. Die aktuelle Folge wurde wahrscheinlich wieder von anderen Leuten und anderweitig unterstützt. Das werden wir dann beim nächsten Mal vorlesen. Und jetzt kommen die $10, Leute. Vielen Dank an Jim Pansy. Henrik, mein Freund. Evelyn. Geribor, du aller Knacker. Stefan Chaos, Begel ab. Geil, geiler Typ. Und der größte Dank geht heute an unseren Riesenunterstützer mit $25, der auch jederzeit uns eine Frage einsenden kann. Und wir müssen sie beantworten, wenn ihr uns $25 pro Episode spendet. Und der heißt heute... Tuck Fornit Drumpf. Danke dafür. So, danke euch für die Unterstützung. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Gagreflex, wieder. Ich gehe jetzt wieder schön an die Poolbar, wenn ich noch leben sollte. Ja, danke schön, Paul Larsen. Ciao. Ciao. Gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag, gag